بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أستقى الحديث كتاب الله وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار وبعد. Das Thema, worüber ich gerne sprechen möchte, ist vielleicht den meisten bekannt. Und zwar geht es um Tauhid und dessen Wichtigkeit. Jetzt mögen die Stellung, die Allah Tauhid gegeben hat in seinem Buch und der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dieses Thema ist für die meisten wahrscheinlich bekannt, so wird es eine gute Erinnerung für diejenigen sein, die es schon kennen. Denn Allah sagt im Koran, und erinnert, denn wahrlich die Erinnerung nützt den Gläubigen. Da Allah im Koran einige Sachen mehrmals im Koran wiederholt, um uns immer wieder daran zu erinnern. Und so sollte man nicht sagen, ach, das kenne ich schon, das interessiert mich nicht. Und die Augen verdrehen und sich sagen, warum das schon wieder? Warum denn darüber schon wieder? Das habe ich schon zu Genüge durchgenommen. Ein Gläubiger ist froh, wenn er zu etwas Nützlichem erinnert wird. Und ohne Zweifel ist Tauhid das Wichtigste, woran man erinnert werden kann. Wenn du also noch nicht einmal daran erinnert werden möchtest, dann möchte ich nicht wissen, wie du dich verhältst, wenn es um weniger wichtige Themen als den Tauhid geht. Und mir fällt dazu immer wieder die Geschichte von Muhammad ibn Abdul Wahhab ein, Rahimullah, als er das Buch Kitab al-Tawhid durchgegangen ist und das Buch war zu Ende. Und dann hat er seinen Studenten angewiesen, als sie das Buch zugemacht haben, dreht das Buch um und macht wieder die erste Seite auf. Und da haben sie gesagt, ja Sheikh, wir kennen das doch schon, wir haben doch jetzt schon das durchgenommen, warum denn jetzt nochmal? Er hatte gesagt, okay, dann möchte ich mit euch über etwas anderes sprechen. Und zwar in dem Dorf so und so hat eine Frau Sina gemacht. Und die sind ausgeflippt. A'udhu billahi, Allahu musta'an, wie kann sie das tun? So eine große Sünde, das gibt's doch nicht. Und dann hat er gesagt, in einem anderen Dorf hat einer für etwas anderen geschlachtet, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Aufregung war nicht halb so viel, wie als darüber, dass eine Frau Sina gemacht hat. Und dann hat er gesagt, habt ihr gemerkt, dass ihr Tauhid immer noch nicht richtig verstanden habt? Ihr habt euch über die Frau, die Sina gemacht hat, so tierisch aufgeregt, in ungefährer Bedeutung. Und darüber, dass einer für etwas anderes geschlachtet hat, außer für Allah und Ta'ala, habt ihr euch nicht im geringsten so aufgeregt wie über diese Sünde. Ohne Zweifel ist Sina eine Sünde. Aber Schirk ist eine Sünde, die einen aus dem Islam rausschmeißen kann. Und wie ich das gerade schon gesagt habe, wenn einer noch nichtmals durch den Tauhid verinnerlicht hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Razak ist, dass ich also erstmal darum mich kümmern muss, dass ich Allah subhanahu wa ta'ala dienen muss und ihn zufriedenstellen muss und nicht mein Portemonnaie und nicht meine Frau und nicht meine Neigungen, indem ich mir irgendetwas kaufen möchte und sage mir, komm, ich mache das jetzt einfach mal, ich rasiere meinen Bart ab, ich lasse mein Gebet, ich lasse meinen Jumma, ich bin mit Haram-Geschäften zusammen. Das mache ich ja nur für eine kurze Zeit. Danach fange ich wieder richtig an, Gas zu geben. Was ich mein Bart wieder wachsen, mache ich mein Namas, mache ich mein Jumma, alles Mögliche. Gehe nach Sunna. Wenn du in der Zeit stirbst, dann bist du einer, der den Tauhid nicht richtig verstanden und nicht umgesetzt hat. Und das ist ein Zeichen davon. Wir werden aus verschiedenen Werken bzw. Aufsätzen, die Sheikh Salih al-Fawzan, Hafizullah, verfasst hat, in der Erklärung von den Werken des Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab gemacht hat. In jedem dieser Aufsätze hat Sheikh Salih al-Fawzan immer wieder auf die Wichtigkeit des Tauhid hingewiesen und gewarnt vor dem Übel des Schirk. Wir sollten deshalb niemals gelangweilt auf dieses Thema Tauhid und dessen Wichtigkeit sein. Das ist ein Vortrag, den ein Da'i aus England gehalten hat. Das ist jetzt der Vortrag, den du bei Medina schon gehalten hast. Das ist ein kleiner Remix. Und zwar ist das ein Vortrag, den der Bruder Abu Khadija Hafizullah gehalten hat. Und zwar aus dem Buch und den Aufsätzen, unter anderem von Sheikh Salih Fawzan mit dem Titel Durus min al-Quran al-Karim, was ins Deutsche so viel übersetzt heißt wie Lehre aus dem Koran al-Karim. Zu diesem Buch sagt Abu Khadija, dass es auf den ersten Blick nicht mit dem Thema des Vortrags übereinstimmt. Aber nach näherer Betrachtung wird dem Leser klar, welch große Aufmerksamkeit Sheikh Salih Fawzan Hafizullah der Lehre des Tauhid in diesem Buch gegeben hat. Er, Hafizullah, begann das Buch in einer solch vortrefflichen Art und Weise, dass kein Muslim, der das Buch gelesen hat, danach die Wichtigkeit des Tauhid noch leugnen kann. Als der Sheikh begann mit Darus al-Awwal, der ersten Lehrstunde, mit der Erwähnung, dass viele Menschen eine bestimmte Frage an die Ulama stellen und sie halten sich daran, diese Frage zu fokussieren. Diese Frage ist folgende. Warum ist es so, dass ihr, womit jene gemeint sind, die sich dem Manhaj der Salaf zuschreiben, unter anderem wir auch, durch diese Angriffe, die wir hier auch ausgesetzt sind dadurch, dass ihr immer von der Wichtigkeit des Tauhid redet. Warum ist es so, dass ihr euch so viel kümmert um die Wichtigkeit des Tauhid? Warum ist es so, dass ihr euch so auf die Sache fokussiert? Wenn man auf den Rest dieser Umma und was mit ihnen passiert schaut, so bekommt man den Eindruck vermittelt, dass es euch nicht interessiert, dass sie getötet und unterdrückt werden. Und es sieht so aus, als wenn ihr nicht erkannt habt, dass die Kuffar überall auf der Erde zugegen sind und die Muslime unterdrücken. Also warum ist es so, dass ihr so viel Wichtigkeit in die Lehre des Tauhid legt? Da erwiderte der Sheikh zu dieser Art Zweifel, die durch die Frage dargelegt wurde: Wir sagen, dass Tauhid das Fundament ist, auf dem die Millati Hanifa aufgebaut ist. Das ist die richtige Religion, jene, die Allah subhanahu wa ta'ala ausgewählt hat. Und das schon nach der Erschaffung Adams und mit der er die Gesandten entsandte. Diese Religion, dieser aufrichtige Glaube, den Allah befahl zu folgen, wie Allah es im folgenden Vers sagt, die Religion bei Allah ist der Islam. Diese Religion ist der Tauhid. Oder besser gesagt, diese ganze Religion ist auf den Fundamenten des Tauhid gegründet. Dann erklärte der Sheikh, wenn wir den Koran betrachten und schauen, was der Koran erläutert, dann werden wir sehen, dass der Koran nichts anderes erläutert und klarstellt als Tauhid in seiner perfekten Art und Weise. Also unsere Ausrichtung auf die Lehre des Tauhid ist eine fundamentale Sache. Es ist von solcher Wichtigkeit, dass es keine Sure im Koran gibt, die sie nicht mit der Lehre des Tauhid beschäftigt und den Tauhid lehrt, den Tauhid erklärt und das, was sie gegen den Tauhid verstößt, ablehnt. In Qaim al-Jawziya, der große Gelehrte, der 752 nach Hijra starb und einer der Schüler des Sheikhul Islam in Taimiyyah rahimullah war, erklärte, dass der Koran von seinem Anfang bis zu seinem Ende, also der ganze Koran, eine große Rolle dem Tauhid zugesteht. Nachweislich ist der ganze Koran an sich Tauhid selbst. Weiter erklärte er, der Koran erklärt uns über die Namen und Attribute Allahs auf, was Tauhid al-Asma wa Sifat genannt wird. Oder informiert uns über die Handlungen Allahs, was Tauhid al-Rububiyya genannt wird. Oder er fordert uns dazu auf, Allah alleine anzubeten, ohne Partner oder Vermittler zwischen uns und Allah, was nichts anderes als Tauhid al-Uluhiyya oder Tauhid al-Ibada ist. Außerdem erklärte er, dass wenn wir den Koran betrachten, von Anfang bis Ende, jede einzelne Sure des Koran und jedes einzelne Kapitel des Koran, oder noch genauer gesagt, gibt es kein einziges Kapitel im Koran oder keine Sure des Koran, außer dass sie erklärt, wie wichtig Tauhid ist. Der Koran informiert uns über die Namen und Attribute Allahs und er informiert uns über die Herrschaft Allahs und über das, was Allah erschuf und über die Versorgung und die Dinge, die Allah durch seine Handlungen tut. Oder wir werden aufgeklärt über die richtige Art und Weise, wie Allah anzubeten ist und was Allah befahl, wie man ihn anzubeten hat, sowie das Vermeiden von Schirk, zum Beispiel in seiner Herrschaft oder in seinen Namen und Attributen. Und der Koran fordert zu Gehorsam gegenüber Allah auf. Der Koran fordert den Gehorsam gegenüber dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf und verbietet Ungehorsam gegenüber Allah und Ungehorsam gegenüber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und dies ist von den Rechten des Tauhid, seiner Vervollständigung und somit seiner Perfektion. Als der Gehorsam gegenüber Allah und seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was nicht mehr bedeutet, als das zu tun, was Allah und sein Gesandter befehlen. Und von dem fern zu bleiben, was sie verboten haben. Solche Handlungen sind von den Rechten, Vervollständigung und der Perfektion des Tauhid. Der Koran informiert außerdem über die Segnungen, die von Allah gegeben wurden und zu wem sie gegeben werden. Sowie die Siege, die die Gläubigen gegeben wurden und der Erfolg, den Allah geben wird in diesem Leben und im Jenseits für die Ahlu Tauhid. für die Leute des Tauhids, jene, die den Tauhid verbreiten. Der Koran beschreibt für die Mushrikun zwei Erleichterungen in diesem Leben. Nämlich, dass Allah ihnen das gibt, was sie wünschen. So findest du, dass Allah ihnen erlaubt, Wasser zum Trinken zu finden. Allah erlaubt ihnen auch zu atmen und zu essen. Obwohl sie Mushrikun sind. Obwohl sie die größte aller Verbrechen begehen. Und das ist, Allah mit Partnern zu versehen. Auch wenn sie die größten Verbrecher sind, erlaubt Allah ihnen das Atmen, das Trinken, das Sehen, das Arbeiten, Kinder zu haben, den Segen, das Erdreich zu ernten. Es ist so, dass du viele dieser Polytheisten gesund antriffst, glücklich und so weiter. Dies ist eine Erleichterung, die Allah ihnen auf dieser Erde gibt. Aber im gleichen Moment beschreibt Allah uns ihre Bestrafung im Jenseits, sei es im Barzach oder am Tag des Gerichts. Sobald sie gestorben sind, wird Allah sie bestrafen. Also wird er endgültiger Platz des Höllenfeuers sein. Das Nar, das Jahannam. Sie werden dort für immer verweilen. Egal, ob sie Juden, Christen, Hindus, Sikhs, Buddhisten oder Kommunisten sind. Oder Demokraten. Weil sie solcherlei Leute waren, die Schirk und Kufr begingen. So hat Allah ihnen in diesem Leben Gutes gegeben. Aber ihre Taten wurden zu Staub und im Jenseits werden sie nichts als Schimpf und Pein ernten. Also der ganze Koran dreht sich um die Lehre des Tauhid, wie wir hier sehen können. Ist es der Tauhid, der zwischen dem Paradies und seinem Genuss und dem Jahannam mit all seinen Peinen die Trennwand darstellt? Außerdem ist es das Recht Allahs, dass wir ihm gehorchen, wie er es uns befohlen hat im Koran und dass wir auf dem Tauhid beruhen, ist die beste Stellung und die höchste Stufe des Gehorsams. Der Koran macht die Stellung des Tauhid unmissverständlich klar und noch weiter, er beweist die Folgen des Schirk. Wenn wir uns aber spezifisch den Suren zuwenden, die in Mekka hinabgesandt wurden, also in den ersten 13 Jahren der Gesandtschaft Mohammed sallallahu alaihi wasallam, wenn wir uns also die mekkanischen Suren anschauen, werden wir erkennen, dass sie hauptsächlich mit Tauhid beschäftigt sind. Wir sehen, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 Jahre in Mekka damit verbrachte, zum Tauhid aufzurufen bzw. zum Tauhid einzuladen und die Leute vor dem Schirk zu warnen. In diesem Zeitraum wurden generell keine Ayats hinabgesandt, die mit Regeln und Pflichten oder Ahkam der Scharia gefüllt waren. Das heißt zum Beispiel über Zakat oder Fasten oder Hajj oder Halal, Haram und über die Regeln des Geschäftslebens. Keine dieser Dinge wurde in Mekka hinabgesandt. Keine dieser angesprochenen Punkte wurden erläutert, bevor der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Hijra nach Medina machte. Die ganze Zeit in Mekka wurde nichts über Hajj, Heirat, Scheidung, Siyam, Umrah, Zakat oder den Rest der Pflichten außer über das Gebet festgelegt. Das Gebet wurde von Allah erst ein oder zwei Jahre vor der Hijra befohlen. Ganz genau wurde das Gebet zur Pflicht in Mekka zur Zeit der Isra wa Miraj, also der Gesandte Allahs, als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in der Nacht geholt wurde, um eine Reise von Mekka nach Jerusalem anzutreten und von Jerusalem bis hinauf in die sieben Himmel, wie es in der Sura al-Isra beschrieben wird. Ohne dass wir diesen Tag besonders feiern dürfen. Es wurde ihm außerdem die verschiedenen Stufen des Paradieses gezeigt und dort traf er einige der Propheten. Zum Abschluss dieser Reise traf er dann Allah subhanahu wa ta'ala, wobei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah nicht gesehen hat. Dies wurde berichtet von al-Mu'minun Aisha. Also in dieser Nacht wurden den Propheten die Gebete als Pflicht auferlegt. Wenn wir nach dem Rest der Vorschriften fragen, so wurden alle in Medina offenbart. In Mekka waren alle Offenbarungen für die Festigung der Lehre des Tauhid hinabgesandt, was die hohe Stellung des Tauhid bekräftigt. Dies ist ein Hinweis auf die Wichtigkeit und die Verpflichtung für die Verbreitung von Tauhid und außerdem wurde dadurch der Tauhid tief verwurzelt in die Herzen der Gefährten und in die Seelen der Gefährten. Radwanu alayhi alayhi. Dies verweist außerdem auf die Wichtigkeit der korrekten Akida, sowie das korrekte Verständnis des Tauhid und somit auf den korrekten Glauben. Dies ist so, weil die Taten niemals korrekt sein können und niemals akzeptabel sind, bis das korrekte Verständnis des Tauhid in die Herzen Platz genommen hat und wir das Verständnis des Tauhid perfektioniert und in unsere Lebensweise aufgenommen haben. Wenn die Taten einer Person nicht auf dem korrekten Verständnis des Tauhid beruhen, dann ist es egal, welche Taten er verrichtet, all seine Taten werden abgelehnt von Allah, wallahu a'lam. Zum Beispiel gibt es Personen unter den Leuten des Schirk, die den Hijab tragen. Wie zum Beispiel Nonnen. Werden sie deshalb Belohnung bekommen? So lautet die korrekte Antwort nein. Und warum? Das ist so, weil der Schirk, den sie begehen, all ihre Taten zunichte macht. Egal ob jemand die besten Taten, die es gibt, vollbringt, Solange jener mit Schirk behaftet ist, nämlich jene, die Schirk begingen, indem sie einen Sohn zuschrieben zu Allah, wa iyazu billah, jene, die behaupten, Allah sei einer von dreien, dann werden alle diese Taten des Schirk die Guten ausradieren, sodass nichts außer Peinigung zurückbleibt. So wird derjenige, was jemand auch an guten Taten macht, nichts als Strafe ernten, weil jener Allah einen Partner zuschrieb. Wie es Sheikh al-Islam Muhammad Abdul Wahhab erklärte, er sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu Leuten entsandt wurde, welche beteten. Sie machten Hajj und sie machten Tawaf um das Haus des Allmächtigen. Aber sie verloren sich selber in der Ibadah an die Götzen. Also die Mushrikun, die haben auch schon diese ganzen Taten gemacht. Allerdings haben sie Tawaf nicht angezogen gemacht, ne? Sondern nackt, ne? Trotzdem machten sie ihr Hajj, sie umkreisten das Haus Allahs, wie es schon der Prophet Ibrahim und sein Sohn Ismail taten, und sie, die Mushrikun, taten es ihnen gleich. Zu jenen wurde der Gesandte Allahs gesandt, wie es uns Mohammed ibn Abdul Wahhab erklärt hat. Aber zusammen mit diesen Taten begannen sie Schirk, und dies war der Grund der Vernichtung ihrer guten Taten. Allah sandte zu jeder Nation einen Propheten, um sie zum Tauhid aufzurufen. Es war immer der gleiche Aufruf. So finden wir im Mishkat den Beweis dafür, ein Hadith, das von dem großen Muhaddis unseres Jahrhunderts, Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani, als Sahih eingestuft wurde, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah sandte zur Menschheit 124.000 Propheten, 124.000 Propheten und 313 Gesandte, alle mit der gleichen Botschaft. An-Yabudullah wajtanibut-Tagut, dient Allah alleine und meidet die falschen Götter, die Tarot. Jeder Einzelne von ihnen rief zum Tauhid auf, sodass immer der erste Aufruf von ihnen der zum Tauhid war. Ein weiterer Beweis ist in der Surah Al-Nahl, Ayah 36, in der Allah SWT sagt, und wir haben ja bereits in jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt, dient Allah und meidet die falschen Götter. Also wenn wir genau betrachten, so ist der Aufruf aller Gesandten und Propheten der zum Tauhid und der Aufruf zum Verlassen der Dinge, die sie neben Allah anriefen. Wenn wir betrachten, was die Gefährten Mohammeds taten, so werden wir sehen, dass sie genau die Aufmerksamkeit für Tauhid hatten, wie Allah sie im Koran hinabgesandt hat. Das ist so, weil jede Dawa, jeder kleine Aufruf, der nicht auf Tauhid beruht, ist ein Aufruf bzw. Dawa, welche nutzlos und fruchtlos ist und die nicht auf dem beruht, zu dem wir uns bekennen. Jede Dawa, die nicht dem Tauhid die Aufmerksamkeit zugesteht, die er haben muss, ist verloren und wird niemals ein positives Resultat bringen. Aber jede Dawa, die auf Tauhid beruht, wird erfolgreich sein. Bi'iznillah ta'ala. Und es ist klar bewiesen durch die Propheten und Gesandten. Ebenfalls, wenn man eine geschichtliche Betrachtung wünscht, wird man erkennen, dass als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam übermittelte, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm auftrug, es sich schnell verbreitete, weil es die Botschaft zum Tauhid war, unter der jeder Mensch geboren wird und wurde. Tauhid ist der wichtigste Teil der Religion. Dies ist natürlich auch dadurch bewiesen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam keiner seiner Gefährten entsandte, um Dawa zu machen, ohne ihn dazu aufzufordern, dass das Erste, zu dem er die Menschen einladen soll, der Tauhid ist. Der Scheich erklärte weiter, dass Tauhid das sein muss, auf dem wir uns berufen. Als erstes und größtenteils und in dem Maße, mit dem Allah subhanahu wa ta'ala darauf hingewiesen hat. Wenn wir also die Leute auf Tauhid hinweisen, ist es nichts anderes als das, mit dem die Propheten entsandt wurden. So finden wir Personen, die fragen, worin liegt die Notwendigkeit, Muslime zum Tauhid aufzurufen, beziehungsweise warum ruft ihr Muslime zum Tauhid auf, obwohl sie bereits Muslime sind? Ist es etwa so, dass die Propheten und Gesandten nur zu Leuten gesandt wurden, die Tauhid nicht kannten? Nein, das ist nicht wahr. Denn wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala Propheten zu Bani Israel entsandte. Bani Israel, die Kinder Israel, also die Enkel Jakobs von der Familie Ibrahim, beziehungsweise die Kinder seines Sohnes Ishak, jene Propheten wurden, wie wir ja schon gehört haben, zu nichts anderem entsandt, als zum Tauhid einzuladen. Wenn also die Bani Israel, die Propheten nach Propheten bekamen und die dafür bekannt sind, dass sie Propheten töteten, deshalb wurde auch ein Prophet nach dem anderen zu ihnen entsandt. Also wurden etwa die Propheten zu Leuten entsandt, die niemals vorher von Propheten besucht wurden? Das war niemals der Fall. Weil wir ja ganz genau wissen von den Kindern des Jakob, dass eine ganze Reihe an Propheten zu ihnen entsandt wurde, wie zum Beispiel Yusuf und seine Brüder und Musa und Harun, sogar obwohl ein Prophet nach dem anderen kam zu demselben Volk, doch es hat sich in ihrer Botschaft nichts geändert, die da lautet, was bedeutet, dient Allah und haltet euch fern von den Abgöttern. Selbst wenn ein Prophet zu derselben Nation entsandt wurde, wie ein Vorhergehender, dann hat sich der Ruf nicht geändert. Und zu der ganz am Anfang gestellten Frage zurückzukehren, ob die Gelehrten der Salafiyya nicht Bescheid wüssten über die Lage der Muslime heutzutage, sagte der Scheich, es ist nicht so, dass wir uns nicht kümmern um das, was in der Umma vor sich geht heutzutage. Mit Sicherheit sind wir besorgt und bestürzt wegen dem, was passiert in der Umma. Und es ist nicht leicht für uns, dass Muslime getötet werden. Aber für uns ist es nicht entscheidend, ob wir alle weinen und die Welt ist voll mit Schreien und dies bringt gar nichts. Egal wie viele Menschen existieren, die schreien oder weinen oder argumentieren über das, was mit der Umma passiert. Die behaupten, dass wir nicht sehen, was in Palästina, in Kaschmir oder sonst wo passiert. Die Welt ist voll von solchen Personen. Und es ist nicht so, dass wir uns nicht interessieren oder es nicht wahrnehmen. Aber die richtige Heilung bzw. die richtige Medizin für die Situation der Muslime ist, dass wir zuerst den Krankheitsherd ausmachen. Das heißt, dass wir zuerst schauen müssen, warum es so weit gekommen ist, sodass die beste Medizin für die Situation der Muslime heutzutage ist, dass wir suchen und versuchen zurückzufinden und nachzudenken, was der Grund ist für die Bestrafung der Muslime von heute. Mit Sicherheit ist da ein Grund, weswegen wir bestraft werden und warum diese Demütigung von Allah auf uns lastet. Das ist etwas, von dem Allah uns im Koran berichtet hat. Und das ist, was wir heute in diesem Vortrag zu enthüllen versuchen, bi'iznillah. Wenn wir also einen Blick auf die islamische Welt werfen, so haben wir zu erkennen, warum die Feinde die Muslime unterdrücken. Warum solche Feinde, seien es die Yahud oder der Rest der Kuffar oder die Kommunisten, warum ist es so? Ist es vielleicht deshalb, weil wir nicht daran glauben, dass Allah Al-Mudabbir ist oder dass Allah Al-Aziz ist oder dass Allah Al-Kawi ist? Dass Allah Al-Mudabbir, derjenige, der alles kontrolliert ist, oder der Allmächtige Al-Aziz oder Al-Kawi, der über alles Macht hat. Mit Sicherheit ist Allah derjenige, der alles kontrolliert, also Al-Mudabbir. Allah ist zweifellos der Allmächtige. Allah ist natürlich der, der über alles die Macht hat. Dies ist von den Namen Allahs und wenn jemand diese Namen kennt und die daraus resultierenden Attribute sowie das Wissen darüber besitzt, dass dieses Attribut auch eine Wirkung bzw. Handlung nach sich zieht. Also wenn einer dies über Allah weiß, dann bezeugt er auch, dass Allah der Allmächtige, der über alles besitzt, ist und dass Allah alles kontrolliert. Wenn wir das wissen, dann wissen wir auch, dass niemand Allahs Plan entkommt, weil er Al-Alim ist. Er ist der Weiseste. Er ist derjenige, der demütigt. Also alle Handlungen sind in seiner Hand. Er ist der Erschaffer von allem. Wenn also die Macht gegeben wurde, zu den Kuffar über die Gläubigen, wenn also die Gläubigen gedemütigt werden, dann ist es geschehen mit dem Wissen Allahs. Er ist derjenige, der sie gedemütigt hat. Wie es in einem Hadith des Propheten Muhammad s.a.w. berichtet wird, von Ibn Umar, gesammelt von Abu Dawud und Bayhaqi, und es ist Hassan, inshallah, der Hadith, in dem der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, wenn ihr anfangt, Zinsen zu nehmen, und wenn ihr euch damit begnügt, Handel zu betreiben, beziehungsweise euch um den Gewinn der Dunya kümmert, und den Dschihad verlasst, dann macht euch auf die Demütigung seitens Allah gefasst. Und diese Demütigung wird nicht er euch verlassen, bis ihr zu der Religion zurückkehrt. Welche Demütigung ist hier genannt? Es ist die Demütigung Allahs. Wer demütigt euch? Allah demütigt euch. Sagte der Gesandte Allahs die Demütigung der Kuffar? Er sagte, Sallat alayhi alaykum zullah. Die Demütigung Allahs. Warum? Weil wir anfingen, sündigen Handel zu betreiben. Weil wir von der Dunya vereinnahmt wurden. Wir fingen an, befriedigt zu sein durch das weltliche Leben und zuletzt verließen wir den Dschihad. Wir verabscheuten den Dschihad. Dann wird die Demütigung Allahs über uns kommen. Demütigung durch die Juden, Demütigung durch die Christen, Demütigung durch die Kommunisten. Welche Demütigung? Demütigung von Allah kommt über uns. Und der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte weiter, er wird sie nicht entfernen, außer wenn ihr zu eurer Religion zurückkehrt. Dann wird Allah und sonst keiner die Demütigung entfernen. Und diese Religion ist welche? Diese Religion ist, wie Sheikh Al-Uthaymin, einer von den großen Gelehrten dieser Zeit, gesagt hat, diese Religion ist die Religion des Islam. Jene Religion, mit der der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesandt wurde und alle anderen Propheten zu bestimmten Zeiten und zu bestimmten Nationen. Und dies ist die Religion des Islam. Die Religion des Islam beginnt dort, wo die Gesandten und Propheten begannen. Nämlich mit dem Aufruf, nur Allah alleine anzubeten. Und nicht, wie manche behaupten, dass es bedeutet, zurück zum Dschihad zu kommen. Denn das würde zurück zu Qital bedeuten. Das würde zurück zum Töten und zum Blutvergießen bedeuten. Das ist das Missverständnis über den Dschihad. Denn der Prophet Muhammad s.a.w. beendete den Hadith nicht mit, kommt zurück zum Dschihad. Hatta tarju illa dinikum. Er sagte, eines der Sachen, die ihr verlassen werdet, ist der Dschihad. Er sagte nicht, hatta tarju illa Dschihad. Er sagte, bis ihr zu eurer Religion zurückkehrt. Und eure Religion ist die, mit der der Gesandte Allahs entsandt wurde. Und mit was ist er als erstes und in Hauptaufgabe beauftragt? Und was hat er gelehrt in den ersten 13 Jahren seiner Sendung, wie es der Scheich erklärt hat? Was hat er vertieft in die Herzen der Gläubigen? Nichts anderes als den Tauhid und der Dschihad. Dann wisset, Brüder, dass der Dschihad nicht Qital ist. Beziehungsweise, dass der Dschihad nicht nur der auf dem Schlachtfeld, wo man das Leben der anderen nimmt und nicht nur bedeutet, eine Kalaschnikow oder andere Waffe zu nehmen. Dschihad hat seine Stufen, Dschihad hat seine Arten. Das ist zum Beispiel der Dschihad gegen das Nefs, wie es Ibn Qayyim erklärt hat. Das ist der Dschihad gegen das Nefs, wie es überliefert wurde im Hadith des Propheten, in dem er sagte, der größte Dschihad ist der gegen dein Nefs. Der gegen dein eigenes Nefs in Gehorsam zu Allah subhanahu wa ta'ala. Jeder von uns kann gegen sich selbst kämpfen. Jeder kann sein Ich bekämpfen, indem er die Religion erlernt, indem er zum Fajr aufsteht, indem er sich vor Gelüsten schützt, in Hinsicht auf den Gehorsam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, indem er sich von dem fernhält, was Allah verboten hat. Also der Dschihad hat bestimmte Stufen, wie es in Qayyim al-Jawziyya erklärt. Erstens der Dschihad gegen den Nefs. Und der Dschihad gegen den Nefs hat 4 interne Stufen. Erstens der Dschihad, Wissen zu suchen und hinauszugehen für das Wissen, beziehungsweise um zu suchen. Und der beste Beweis ist, dass Musa hinausgehen musste, um Khidr zu treffen. Zweitens, nach dem Wissen zu handeln. Drittens, das Wissen weiterzulehren an andere. Und diese Dawa ist die Dawa des Dschihad und ist an sich selbst Dschihad. Also dies war die dritte Stufe. Und die vierte ist folgende, dass wir uns aufopfern für den Islam. Er, sallallahu alaihi wasallam, war ein gehorsamer Diener Allahs, wie uns folgender Hadith beweist, der von Muhaddis Muhammad Nasruddin Albani als authentisch eingestuft wurde. In diesem Hadith wird berichtet, dass der Engel zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam mit folgender Wahlmöglichkeit. Dein Herr gibt dir die Wahl. Möchtest du ein königlicher Prophet oder ein dienender Gesandter sein? Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ich wähle es, ein dienender Gesandter zu sein. Das war der Charakter Mohammeds, ein aufopfernder Diener Allahs. Khabab ibn al-Ard kam zum Propheten. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gerade an einer Seite der Kaaba saß und seinen Mantel über seinen Kopf gelegt hatte, und Khabab ibn al-Ard sagte: "O Rasulullah, siehst du nicht die Unterdrückung, die wir ausgesetzt sind? Siehst du nicht, wie die Muschrikun uns strafen?" Khabab ibn al-Ard hatte ein Recht, so etwas zu sagen, da er nicht den Schutz besaß, den andere Sahaba hatten. Er, radiallahu anhu, hatte keine einflussreiche Familie wie manche andere und auch keinen Stamm, der ihn schützte. Daraufhin erwiderte der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, einst verfolgte man die Gläubigen, indem man sie in ein Loch eingrub und ihren Kopf in 2 Teile sägte und ihr Fleisch mit Eisenkämmen von den Knochen schabte. Doch nichts von alledem brachte sie von ihrem Glauben ab. Bei Allah, Allah wird gewiss diese Botschaft vollenden, bis der Reiter von Hadramaut nach San'a nichts zu fürchten hat, außer Allah und den Wolf für seine Schafe. Doch ihr seid ein eiliges Volk. Was mir dazu noch einfällt, ist, wenn wir uns darüber beklagen, dass wir Angriffen ausgesetzt sind, sowohl wieder von den Kuffar als auch von den Muslimen selber, und wir uns darüber beklagen, so sollten wir eigentlich glücklich darüber sein, weil erstens ist es ein Zeichen der Ghuraba, der Fremden, dass sie immer wieder Angriffen ausgesetzt waren und wir haben noch nicht mal das wahre Ausmaß der Angriffe zu spüren bekommen. Nur Wörter, sonst nichts. Nur Wörter haben wir zu spüren bekommen. Aber der beste Mensch, der jemals auf dieser Erde seine Füße berührt hat, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was war ihm alles, was wurde er ausgesetzt? Ihm wurden Steine von Kindern ins Gesicht geworfen, dass seine Zähne aus, gebrochen wurden. Sein Blut hat die Sandalen gefüllt. Als er in Sujud war, hat man die Innereien von einem Esel auf seinen Rücken, Kamel auf seinen Rücken ausgekippt. Und das hat ihn nicht daran gehindert, sich zu beklagen und zu sagen, das reicht mir, ich höre auf. Ich bleib bei dem, was ich gesagt habe, damit ich diesen Angriffen nicht mehr ausgesetzt sind. Unsere Aufgabe ist, diese Dawa weiter voranzustreben, ohne dass wir uns vor den Angriffen seitens der Kuffar auch als auch der Muslime einzuschränken versuchen. Welche Lehre kann man aus diesem Vortrag von dem Sheikh ziehen? Erstens, dass der Koran uns zu Tauhid aufruft. In allen Suren, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Einladung mit Tauhid anfing. Dass die Botschaft aller Propheten mit Tauhid anfing. Dass die Taten derer, die sie mit Schirk vermischen, fehlgehen, sodass am Ende nur Staub übrig bleibt. Dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 Jahre lang in Mekka nichts gepredigt hat, außer Tauhid an die Sahaba. Dass keine Eier über die Ahkam oder Regeln und Pflichten in Mekka hinabgesandt wurde. Dass die Behauptung derer falsch ist, die sagen, dass man erst einen Staat gründen muss, um den Islam zu helfen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat erst unter den schwersten Bedingungen Tauhid gepredigt. Dass jede Dawa nur dann Früchte trägt, wenn man sie mit Tauhid beginnt. Dass es verschiedene Arten des Dschihad gibt. Und dass der größte Dschihad gegen den eigenen Nefs ist, dass die schlechte Lage der Muslime nicht durch die Kuffar kommt, sondern durch uns selber, durch unsere eigenen Taten. Und dass die Änderung der schlechten Lage der Umma die Rückkehr zum Dien, zum Tauhid ist. Um nochmal ganz kurz auf die Bedingungen vom Dschihad einzugehen. Dschihad, was natürlich Anstrengung für die Sache Allahs und Talas bedeutet, ist unter anderem auch der Kampf mit der Waffe, ohne Zweifel. Aber nicht so, wie wir ihn heutzutage sehen, in den muslimischen Ländern, auch in den nicht-islamischen Ländern, sei es die Attentate in Amerika oder in England oder in Spanien. Das hat nichts mit Dschihad zu tun. Und wir verurteilen und sagen uns los von diesen Taten. Des Weiteren ist Dschihad nicht, dass wir auch in den islamischen Ländern in einer kleinen Gruppe uns zusammenfinden, zur Waffe greifen und gegen die Herrscher rebellieren. Sondern der Dschihad, die erste Bedingung des Dschihads ist, dass wir unter einem Amir den Dschihad vollziehen. Und der Amir ist nicht irgendeiner aus einem Hochhaus in London oder aus einer Höhle in Afghanistan. Sondern der Amir ist kein anderer als der rechtmäßige muslimische Herrscher des jeweiligen Landes, der das ausruft. Nur so viel dazu. Willst du was sagen? A'udhu billahi min shaitan rajim, bismillahir rahmanir rahim. Erstmal Dankeschön an den Bruder. Sehr gut und sehr wichtige Punkte, die du angesprochen hast und auch gut rübergebracht, inshallah. Und inshallah werden wir alle daraus Nutzen ziehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dich belohnen dafür. Ich wollte in zwei das kurz teilen. Ich habe nur ganz kurz was anzumerken. Die Einleitung. Erstmal zu der Einleitung. Der Bruder hat auch ganz klar gesagt, das ist der richtige Weg. Und das muss man wirklich verinnerlichen. Man kann nicht einfach sagen, ich gehe da und dahin oder da und dahin. Das sind Muslime und Alhamdulillah, die werden schon richtig sein. Das ist kein Spaß. Das geht um Dien und es geht darum, wo wirst du enden. Es geht nicht darum, ob du einen Hauptschulabschluss bekommen wirst oder einen Abiturabschluss. Es geht darum, ob du brennen wirst oder ob du nicht brennen wirst. Und damit ist nicht zu spaßen. Und deswegen sagen wir, forsch nach deiner Sache, wo du bist. Auch wir. Jeder soll forschen. Und der mit den Beweisen ist, und wenn die Beweise sich natürlich auf Koran und Sunna und dem Verständnis des Salaf schützen, dann ist das die Wahrheit. Und man kann natürlich schön reden, wie wir das auch heutzutage oft seitens der Muslime erleben, dass wir erleben, dass Sachen verallgemeinert werden, dass man kann allgemein sprechen. Man kann allgemein sprechen, aber wir wollen uns zusammentreffen mit den Brüdern und wir wollen die Punkte klar bis ins Detail ausdiskutieren. Denn, wie gesagt, man kann nicht einfach bei Dien die Augen zumachen und sagen, ja, mein Vater war Muslim, ich bin Muslim, Alhamdulillah, und alles ist in Ordnung und wir kommen alle ins Paradies. Nein, das geht auf gar keinen Fall und wir haben die Beweise genug davon gehört. Und wir haben keinen Zweifel daran, dass viele von den Brüdern, mit denen wir jetzt vielleicht, erstmal besteht überhaupt gar kein Streit, weil ich auch angesprochen wurde, was ist das für ein Hass und was ist für ein Streit. Seitens unserer Seite wurde überhaupt gar kein Hass gebracht. Es sind einfach Jugendliche hier gewesen, wo klargestellt wurde und wo gefragt wurde, soll man in so und so einer Moschee zum Beispiel an einem Ders teilnehmen? Soll man das machen? Und es wurde einfach gesagt, nein, soll man nicht machen. Warum? Weil du dann auf der sicheren Seite bist, weil es nicht zu spaßen ist. Und ich frage mich auch, warum diese ganzen jetzt YouTube-Muslime, die nonstop Videos am Hochladen sind, warum die irgendwelche Gelehrte einladen, wogegen kritisiert wird. Warum lädt ihr nicht Gelehrte ein, wo dann die Sache klar ist? Warum immer diese Gelehrten, wo Zweifel sind? Und auch wir oder du als Bruder oder als Schwester, wen immer das auch erreichen mag, warum nimmst du von Leuten, wo über die kritisiert wurde, von den Gelehrten, wie auch letztens der Bruder Mesut Hoca gesagt hat, wer ist überhaupt in der Lage zu kritisieren? Mit den Beweisen. Kann ich einen Arzt kritisieren? Ich habe noch nicht mal ein Medizinbuch aufgemacht. Ich kann doch nicht einen Arzt kritisieren und sagen, der ist ein schlechter Arzt. Ein Arzt muss einen Arzt kritisieren. Oder ein Anwalt kritisiert einen anderen Anwalt. Ah, der hat recht, ach, der hat da studiert, den kannst du vergessen. Das kann nicht. Ich kann nicht sagen, der hat da und da studiert. Aber wenn das Gelehrte machen und sagen, dieser Gelehrte wurde von uns allen kritisiert. Und wenn ein Gelehrter einen anderen kritisiert und die anderen ruhig sind, dann ist das eine Bestätigung. Sonst würden sie ihn schon zurechtweisen. Und deswegen sagen wir, warum? Warum soll ich meinen Dien? Warum soll ich meinen Dien von jemandem, zum Beispiel wie von einem Said Qutb oder von einem Yusuf al-Qardawi nehmen? Das muss man klar sagen. Das muss man klar aussprechen. Weil das ist die Wahrheit. Das muss man klar sagen. Das ist. Said Qutb ist gestorben. Allah subhanahu wa ta'ala möge ihm seine Fehler verzeihen, möge ihm seine Sünden verzeihen. Und ich habe keinen Zweifel daran, Allah weiß es am besten, dass er gute Absicht für die Ummah hatte. Aber ich kann von ihm nicht meine Religion lernen. Und das ist 100 Millionen %. Oder wie die Araber sagen, das ist so klar wie die Sonne an einem helllichten Tag. Das ist klar, die Sache. Und das muss man aussprechen. Und man soll nicht einfach irgendwo hingehen und einer redet schön und dann mit dem Kopf nicken und wir sind alle Brüder. Und nein, man soll die Sache hinterfragen. Und auch ihr sollt zu mir kommen und zu den Brüdern und zu den anderen Brüdern und fragen, Bruder, hast du das so verstanden? Alaikum salam. Hast du das so verstanden? Oder ist das Verständnis, was du hier von deinem Mund gibst, das Verständnis der Sahaba und haben die Gelehrten dies bestätigt? Oder redest du von deinem Kopf irgendwelche allgemeinen Sachen, irgendwelche Koran? Ich kann aus dem Koran, jeder von euch kann aus dem Koran Verse rausziehen und beweisen, was er möchte, wenn er das vorhat. Jeder, wir können zum Beispiel beweisen, die Christen und Juden und Sabäer sind auch auf dem richtigen Weg. Mit welchem Vers? Wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, die Juden und die Christen und die Sabäer und alle, die an den jüngsten Tag glauben, Allah subhanahu wa ta'ala, sinngemäß wird sie alle belohnen. Ist das gemeint? Ist das gemeint? Das ist ein allgemeiner Vers. Das kann ich doch nicht als Beweis nehmen. Also, versteht ihr, was ich meine? Halt dich an die Gelehrte einfach. Die Leute sind heutzutage meiner Meinung nach, das ist jetzt meine persönliche Meinung, zu schlau geworden. Jeder versucht so zu intelligent zu sein. Jeder will schlauer sein als der andere. Ich habe in Harvard studiert, einer hat in Oxford studiert, ich bin was. Sei leise. Folg einfach und sei leise. Das war der Weg der Sahaba. Sei einfach ruhig und folg. Fertig. Die Sache hat sich dann erledigt. Und dann ist auch die Sache klar. Und ich habe auch keinen Zweifel daran, dass die Brüder, oder mit denen wir halt vielleicht ein paar Meinungsverschiedenheiten haben, gute Absichten haben. Das ist okay. Aber gute Absichten haben viele Menschen. Christen haben mit Sicherheit auch gute Absichten. Aber diese gute Absicht wird dir nichts bringen. Gute Absicht mit den Taten, die auf der Wahrheit sind. Und die Liebe, wenn man uns liebt als Muslime, und das sollte man, und wir sollten auch die anderen Muslime lieben, und deswegen haben wir ja Streit, aus Grund unserer Liebe. Wenn wir die Muslime hassen würden, dann wären wir ja leise. Dann würden wir ja nichts sagen. Dann würde ich ja nicht sagen, ey Bruder, guck mal, das ist falsch. Dann würde ich ja sagen, ich bin leise, soll er bestraft werden. Dann würde ich sagen, soll er bestraft werden. Aber weil ich ihn liebe, sage ich ja, guck mal Bruder, mach das nicht. Und wenn die aufrichtig lieben, dann sollen die doch zu uns kommen. Dann soll man doch sagen, guck mal Bruder, du warst immer mit mir so und so, wir waren so, dies, das. Lass uns doch, Lass uns doch mal auf einen Nenner kommen. Aber was ist dieser Nenner? Lieben wir bestimmte Personen oder lieben wir die Wahrheit? Wer ist derjenige, der am meisten das Recht hat, geliebt zu werden auf dieser Welt oder der verstorben ist? Der Prophet Muhammad s.a.w. Und was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über ihn? Wenn er die Botschaft falsch überbringen würde, was würde Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm machen? Er hätte ihn vernichtet. Das heißt, wir lieben nicht die Person. Natürlich, damit meine ich jetzt nicht, wir lieben nicht den Propheten, bitte nicht aus dem Kontext ziehen. Aber wir lieben natürlich Personen. Und wir versuchen, Personen, die uns nahestehen, zurückzuholen oder überhaupt ranzuholen, wenn sie gar nichts mit Islam zu tun haben. Aber auf was? Auf der Wahrheit. Und nicht auf Mischmasch und Mix und auf der Wahrheit. Immer mit Weisheit und mit schönen Wörtern und zur richtigen Zeit. Aber zur Wahrheit rufen, bitte. Und nicht zu irgendetwas anderem. Wir wollen natürlich auf einen Nenner sein. Wir wollen natürlich größer sein, mehr sein. Eine andere Räumlichkeit vielleicht, die größer ist. Mehr Leute ansprechen. All diese Sachen. Aber auf der Wahrheit. Und nicht, dass man einfach sagt, ja, guck mal, Bruder, hier haben wir Meinungsverschiedenheiten. Lass darüber ruhig sein, unterm Tisch kehren und wir machen da, wo wir sind. Das geht nicht. Das ist nicht von Verständnis von Salaf. Das hat der Prophet ja nicht gemacht und die Sahaba haben das auch nicht gemacht. Und wenn, wie schon gesagt, wenn jemand was Gutes für uns möchte, dann bitte, wenn ihr uns alle so liebt und alle so gute Charakter habt, dann bitte kommt doch zu uns und sagt uns doch, guck mal, das, was ihr macht, ist falsch. Und dann bringt uns bitte Beweise von Gelehrten, dass das falsch ist. Aber bitte nicht irgendwelche Pseudo-Gelehrten, also die total von allen Ecken und Kanten kritisiert wurden, was einer sieht, der gestern in Islam reingekommen ist, dass manche Sachen da nicht stimmen können. Das war zu der Einleitung, was ich nur kurz sagen wollte. Und zu dem Vortrag selbst, das fand ich auch sehr wichtig, was eigentlich auch mit der Einleitung wieder zu tun hat. Erstmal die Vorzüglichkeit des Tauhid, dass man sich das wirklich verinnerlicht. Dass diese dieses Besondere an dem Tauhid und das Besondere an der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam und an den Muslimen von der Zeit von Adem alaihi wasallam bis der Zeit bis zum Tag des Gerichts ist diese Vorzüglichkeit, das wird auch im Kitab al-Tawhid erwähnt von Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Wer den Tawhid richtig umsetzt, der kommt ins Paradies oder tritt ins Paradies ein, ohne Abrechnung. Und das sage ich nicht von meinem Kopf, sondern das ist mit Beweisen und mit Hadithen und belegt. Das heißt, das ist so wichtig für dich, dass du dir es zum Ziel machen solltest, wirklich das in deinem Leben umzusetzen, dass du inshallah von Allah subhanahu wa ta'ala, und mögen wir alle davon sein, dass wir ins Paradies eintreten, ohne Abrechnung. Und das ist was Großes. An dem Tag, an einem Tag, wo der Tag 50.000 Jahre dauern wird und wo es Probleme geben wird, wo die Mutter ihren Sohn anklagen wird, wo der Sohn seine Mutter anklagen wird, wo jeder jeden anklagen wird und wo man sagen wird, geh du in die Hölle, Hauptsache ich gehe nicht in die Hölle. Und an diesem Tag wirst du ohne Abrechnung ins Paradies eintreten. Und das ist was Großes. Und das wollen wir. Wir wollen kein Lob von irgendwelchen Menschen. Wir wollen das. Wir wollen Lob von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das Zweite, die Wichtigkeit des Tauhid, das war die Vorzüglichkeit und die Wichtigkeit. Ja, warum reden wir, ihr redet nur über Tauhid, warum? Ja, Bidda, ja, ah, das ist Bidda, ah, komm, lass mich in Ruhe. Alles ist Bidda, alles ist bei euch das, alles ist dies. Warum immer Tauhid? Warum befindet sich die islamische Welt in dieser Lage? Wegen Tauhid. Du hast ein verzerrtes Bild von Allah subhanahu wa ta'ala, du versuchst Allah subhanahu wa ta'ala zu verzerren und zerreißen, ihm Sachen zuzuschreiben, die er sich nicht zugeschrieben hat, Sachen abzulehnen, wo er das für sich bestätigt hat, machst du dein Bild kaputt und dann sagst du, warum werden wir bestraft, Allah subhanahu wa ta'ala? Warum? Was ist das? Voll ungerecht. Wir sind doch Muslime. Sind wir nicht die Muslime? Warum? Warum waren die Sahaba nicht so? Wenn man sich das Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam anguckt, oder von allen Propheten, womit sind die gekommen? Ist Musa alaihi wasallam zu denen gekommen, die Kinder Israels? Die wurden gequält. Die wurden richtig platt gemacht von Pharaon. Die wurden richtig gequält. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Was hat Musa a.s. gesagt? Hat er gesagt, ja, wir müssen jetzt einen islamischen Staat aufbauen und uns geht's voll schlecht? Oder hat er gesagt, das ist so, weil ihr Götzen anbetet. Meidet die Götzen, betet Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein an. Und was ist gekommen? Der Sieg. Natürlich wissen wir von den Kindern Israels, dass sie noch viele Versuchungen hatten, weil sie ein schlechtes Volk waren. Aber wenn man sich auch das Leben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam anguckt, ging es den Muslimen gut in Mekka? Ging es denen gut am Anfang, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit der Dawa kam? Wie ging es denen? Die wurden Katastrophe behandelt. Es gab manche Muslime, die waren Sklaven, und der Besitzer war ein Kafir. Ich weiß nicht mehr den Namen von dem Sahabi. Und jeden Morgen, als er aufgestanden ist, der Besitzer, hat er einen Eisenstab genommen, ins Feuer gelegt. Ihr wisst ja, wie, wenn das dann so glüht und richtig rot ist, wie wenn man das bei Tieren dann so einen Stempel macht, macht man ja. Hat er jeden Morgen, ist er aufgestanden und ist zu dem Sahabi gegangen und hat ihm eine Brandmarke verpasst. Immer an einer anderen Stelle des Körpers. Ging es den Muslimen gut? Hat der Prophet s.a.w. gesagt, ja, wir müssen jetzt irgendwie hier versuchen, schnell einen islamischen Staat, und hast du nicht gesehen? Lass uns Waffen nehmen, wir müssen irgendwie was machen. Nein, was hat der Prophet s.a.w. gemacht? Er hat 13 Jahre zum Tauhid aufgerufen. Die Leute waren dann gereinigt vom Schirk, und was ist passiert? Allah subhanahu hat ihnen den Sieg gegeben. So einfach ist die Sache. Wenn du den Tauhid verinnerlichst, meinst du, Allah subhanahu wird dir nicht helfen? Oder wenn die islamische Welt den Tauhid verinnerlicht hätte jetzt, meint ihr, dann wären wir in so einer Lage? Auf gar keinen Fall. Wallahi, auf gar keinen Fall. Und meint ihr, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte keine Liebe für die Muslime, dass sie gequält wurden, und war nicht barmherzig und war nicht traurig darüber, dass sie gequält wurden? Natürlich war er das. Sogar mehr als wir es uns überhaupt vorstellen können. Aber das Wichtigste, was erstmal verinnerlicht werden musste, ist der Tauhid. Und okay, jetzt kann man sagen, wie der Bruder auch gesagt hat, ja, heute, das sind ja Muslime. Warum rufst du Muslime zum Tauhid? Das ist doch voller Schwachsinn. Aber guck mal, was für ein Bild die zum Tauhid, vom Tauhid haben. Das Erste, wozu man ruft, ist Tauhid al-Rububiyyah, wenn man mit Atheisten oder so spricht. Weil die glauben gar nicht an Gott. Aber normalerweise, jeder glaubt an Gott innerlich. Die zweite Sache ist Tauhid al-Uluhiyyah, wenn man mit den Tauhid al-Rububiyyah sind die Taten von Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid al-Uluhiyyah ist einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten. Das ist, wenn wir mit Christen und Juden und überhaupt Nicht-Muslimen sprechen. Aber in unserer Umma gibt es Probleme, wo drin? In Tawhid al-Uluhiyyah, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht einzig und allein angebetet wird, und in Tawhid al-Asma wa Sifat, das heißt in seinen Namen und Eigenschaften. Und da sind am meisten Gruppierungen in den Namen und Eigenschaften. Das ist so ein verzerrtes, krankhaftes Bild, was sie von Allah subhanahu wa ta'ala haben, dass sie ihm Sachen zuschreiben, die er sich niemals zugeschrieben hat. Muslime, das sogar Kufr ist, eindeutiger Kufr. Aber wir dürfen natürlich kein Takfir über diese Leute machen. Und wie kann Allah subhanahu wa ta'ala dir heute einen islamischen Staat geben und dann auf was willst du regieren? Der islamische Staat in Medina wurde auf was aufgebaut? Auf 13 Jahre Tauhid-Arbeit, 13 Jahre Dawa. Darauf wurde ein Staat aufgebaut. Du musst doch ein Haus auf etwas aufbauen. Du kannst doch nicht Äste nehmen und dann einfach auf den Boden reinhauen und dann sagen, ja, jetzt haben wir hier einen islamischen Staat. Du musst doch erstmal eine Basis haben. Und die Basis ist nicht da in unserer Umma. Auf keinen Fall. Und was ich nur noch sagen wollte ist, was der Bruder auch erwähnt hat, dass dieser Weg der richtige ist. Und das ist klar. Wir sagen nicht, dass du hier hinkommen musst, um ins Paradies zu kommen. Das wäre natürlich eine Anmaßung. Dass du jetzt hier nach Hamm kommen musst, in diesem Verein. Auf gar keinen Fall. Musst du nicht. Aber du musst diesen Weg folgen. Du musst dem Propheten folgen. Du musst den Sahaba folgen und du musst an den Gelehrten festhalten. Und wenn du das nicht machst, wenn du an den Gelehrten nicht festhältst, an wem willst du festhalten? Wie willst du Islam lernen? Von selber? Ja. Und dann, was passiert? Dann kommen wieder diese Gruppierungen. Wie wir gesehen haben, bei Said Nursi zum Beispiel, der es oft, nicht manchmal, über eine Woche ausgehalten hat, wo er bei Gelehrten saß. Die haben ihn meistens von seinem Madras, von seiner Halka rausgeschmissen, von den Unterrichten. Und dann hat er sich selber Islam beigebracht. Und was dabei rausgekommen ist, sehen wir heute. Ja. So viel, das hatte ich zu sagen. Ganz kurz zum Abschluss. Und zwar ist dieser Verein begründet oder wird nur aufrecht gehalten durch Allah und Ta'ala, das wissen wir alle, aber es geht um die monatlichen Kosten, die wir hier zu tragen haben. Und wenn jeder einen kleinen Teil dazu beitragen würde, und zwar monatlich und auch regelmäßig, damit wir unsere Miete bezahlen können, Strom bezahlen können und auch Anschaffungen wie Essen, Trinken und auch Gas und solche Sachen und eventuelle Reparaturen, dann würde uns damit sehr viel geholfen sein. Und es muss nicht immer 50, 100 Euro sein. Es wäre auch mit 10, 20 Euro monatlich uns wirklich sehr geholfen. Und diejenigen, die sich jetzt schon eingetragen haben in diese monatliche Beiträge, wir müssen morgen die Miete bezahlen. Bitte denkt daran, dass ihr Mustafa heute noch das Geld gibt, damit wir die Miete bezahlen können morgen. Gibt es nicht so ein Konto, dass man Daueraufträge machen kann? Das wird nur bar gemacht. Mhm. Ne? Und wer das noch nicht gemacht hat und uns dabei helfen will. Nein, wir haben ein Konto. Aber für den Vermieter haben wir keinen. Ach so, oder okay. Was meintest du jetzt? Nee, für die Beiträge? Ja. Ja, für die Beiträge haben wir auch ein Vereinskonto eingerichtet. Das findet man auf der Website auf hikma.de unter Spendenkonto. Da kann man auch einen Dauerauftrag einrichten und dann kann man das Geld die ganze Zeit da hin überweisen. Das wäre leichter dann bestimmt, ja. Wenn das jemand machen möchte. Bar und, geht auch. Der Bruder Said fährt nach Medina, inshallah Umrah machen. Und er wird sich dort mit Mesut Hoca treffen und der wird bald heiraten. Der Mesut Hoca, inshallah. Bismillah. Und wer möchte, aber bis nächste Woche dann, was weiß ich, wir wollten ein kleines Geldgeschenk machen und wer möchte, kann sich daran gerne beteiligen, mit wie viel er möchte, 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro, einmalige Sache. Und der Bruder wird dem das inshallah überreichen, wer das natürlich möchte. Das wäre sehr schön. Ja, wollte ich nochmal sagen. Ich bin der Macher.